Das war eine harte Nacht, aber der Fang ist gut gewesen. Haben eine Menge fette Fische gefangen. Lasst uns darauf anstoßen. Hier, nehmt einen Schluck, Kameraden. Eine Dreiviertelstunde noch, dann sind wir zu Hause. Ich sehne mich schon nach meinem Bett und meiner Lena. Ihr versteht schon. Da! Seht doch nur! Seht! Großer Gott, was ist das? Ein Bleicherschimmer. Und er kommt direkt auf uns zu. Das sind drei Männer. Ohne Haut und Knochen. Sie reiten auf Pferden. Nein, sie schweben. Das sind keine Pferde. Das sind Skelette. Wie kann das sein? Das ist doch nicht möglich. Seht nur, sie haben Schwerter. Sie werden uns töten. Herr im Himmel, steh uns bei. Captain Nikos! Captain! Wir müssen sofort abdrehen, sonst werden wir alle sterben! Was ist denn los mit dir, Alexandros? Du bist ja kreidebleich. Sie sind es! Die Knochenreiter der Lamia, die Vorzeichen haben sich erfüllt! Sei uns der Himmel gnädig! Bitte nicht! Gnade! Ich will gern Gnade! Die Reiter haben Georgius! Sie nehmen ihn mit! Lamia hat wieder ein Opfer gefordert. Die Zeit des Schreckens beginnt von neuem. Georgios Kantzakis war der Erste. Wie viele werden ihm noch folgen müssen? Kimolos! So ähnlich musste sich Kolumbus angehört haben, als er Amerika entdeckt hatte. Ich schaute nach vorn und kniff die Augen zusammen, denn das grelle Sonnenlicht ließ unzählige Spiegelreflexe auf dem Wasser glitzern. Ich sah einen schmalen, dunklen Streifen. Das war also Kimolos, eine der 211 Kykladeninseln, unser nächstes Ziel. Die anderen amüsierten sich gut, aber ich war schlechter Laune und wünschte jetzt schon, ich wäre nach Florida oder sonst wohin geflogen, statt mich mit Ken Becker und seiner Clique an Bord der Yacht Arcadia zu begeben. Aber das ließ sich nun nicht mehr rückgängig machen. Endlich wieder fester Boden unter den Füßen. Mir ist schon ganz schummrig von dem Seegang. Ach, das ist doch gar nichts, Jean. Du musst erst mal einen Sturm bei Windstärke 12 mitmachen. Im letzten Jahr vor den Bahamas, das sah es echt kritisch aus. Unsere Yacht schlingerte auf den Wellen wie ein Stück Kork. Aber Frank und mich schüchtert sowas nicht ein. Ken Becker und Frank Stone waren völlig anders als ich. Mark Terrell aus Philadelphia. Ich war nie auf Rosen gebettet gewesen und hatte gerade mit viel Mühe meinen Doktor der Medizin gemacht. Norma Hyde, meine Freundin, hatte diese Urlaubskreuzfahrt in der Ägäis für uns beide arrangiert. Sie kannte Jean Martin, Wendy Bishop und Kate Bailey, die wiederum mit Ken Becker und Frank Stone befreundet waren. Und so kam alles zustande. Leider hatte ich die beiden reichen Angeber erst in Athen kennengelernt, als schon alles perfekt war. Da ich nun schon einmal in den Flug von New York nach Athen investiert hatte und Norma nicht vor den Kopf stoßen wollte, ging ich also mit an Bord der gecharterten Yacht und verfluchte insgeheim jede Sekunde auf diesem Kahn. Lass mich steuern, Ken, ja? Bitte. Okay, Baby, wenn du es willst. Pass auf, ich erklär's dir. Nicht so stürmisch, Casanova. Nimm die Hand von meiner Taille. Mark sitzt da unten, er kriegt alles mit. Stört dich das? Okay, no. Das ist unser Kurs. Siehst du hier die Linie am Kreisekompass? So musst du steuern. Ja. Amüsiert euch nur. Möchten Sie noch etwas, Mr. Terrell? Ja, Takis, aber nichts Alkoholisches mehr. Eine Coke, bitte. Wie Sie wünschen. Na, wie gefällt's dir an Bord, Mark? Du bist so ganz anders als Ken und Frankie. Stimmt das, dass du ein richtiger Arzt bist? Nun ja, ich habe vor nicht einmal 14 Tagen mein Examen gemacht. Gut zu wissen, dass wir einen Doktor an Bord haben. Für den Fall, dass was passieren sollte. Wir laufen jetzt im Hafen von Kimolos ein. Takis, geh mal ans Funkgerät. Ich bin beschäftigt. Sir, die Hafenwache sagt, wir sollen wieder auslaufen. Die Insel ist für Fremde gesperrt. Warum denn das? Das hat der Hafenkommandant nicht gesagt. Er meinte nur, das sei besser für uns. Wir sollten vernünftig sein und weder Kimolos noch die Nachbarinsel Polyaigos anlaufen. Es gibt genug andere. Verdammt nochmal, ich lasse mich doch nicht von so einem Fatzke ohne Begründung aus dem Hafen scheuchen. Frag ihn, was los ist, und wenn er keine vernünftige Antwort gibt, laufen wir einfach ein. Diese Fischfresser hier haben mir nichts vorzuschreiben. Vielleicht herrscht eine Seuche auf der Insel. Dann wäre es durchaus besser, wenn wir uns einen anderen Hafen suchen. Na gut. Takis, frag den Hafenburschen das. Aber wenn es keine Seuche ist, laufen wir ein und damit Schluss. Nein, keine Seuche. Er will nicht sagen, weshalb sie uns hier nicht haben wollen. Die können mich mal. Ken legte mit der Arcadia am Lenkskai an. Wir standen alle auf dem geräumigen Vordeck der 13-Meter-Yacht und schauten zu den zwei Hotels und den Häusern von Kimolos. Kein Mensch war zu sehen. Was für ein Nest. Hier klappen sie abends bestimmt die Bürgersteige hoch. Was ist denn da los? Seht ihr die Frau, die aus der Kneipe kommt? Die ist ja ganz aus dem Häuschen. Was hält die da in der Hand? Ist das ein Gemälde? Versteht ihr, was die Alte da vor sich hin brabbelt? Das auf dem Bild ist ja ein Totenschädel. Und auf seiner Stirn steht etwas. Das muss griechisch sein. Ein Name vielleicht. Sie versucht, ihn vom Gemälde runterzukratzen. Was macht sie denn jetzt? Jetzt wirft sie das Ding ins Wasser. Das Gemälde trieb mit dem Bild nach oben im Wasser. Ich beugte mich über das niedere Relinggeländer und ich sah zu meinem Erstaunen, dass das Gemälde nicht mehr den Totenkopf zeigte. Vielmehr stellte es ein kitschiges Bild von Fischern beim Fang dar. Hatten wir uns geirrt? Oder hatte das Gemälde sich mit einem Mal verändert? Mir lief plötzlich ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Irgendetwas Mysteriöses ging auf dieser Insel vor. Irgendetwas Unheimliches. Wenig später gingen wir von Bord, um uns in Kimolos umzusehen. Nur unser griechischer Bootsmann Takis blieb auf der Yacht. Wir anderen wanderten durch den Ort. Nur wenige Menschen begegneten uns und drückten sich scheu an uns vorbei. Puh, ein gottverlassenes Nest. Wir sollten so schnell wie möglich wieder auslaufen. Dafür ist es schon zu spät. Morgen früh, ja. Aber über Nacht bleiben wir hier. Wir werden uns an Bord schon die Zeit vertreiben. Das Restaurant hier vorne sieht ganz nett aus. Da kann man im Freien auf der Terrasse sitzen. Dort werden wir essen. Eventuell kann der Wirt uns ja sagen, was in dem Nest los ist. Wir gingen die Treppe hoch und nahmen auf der Terrasse unter einem breiten Sonnenschirm Platz. Der Wirt, ein älterer Mann mit einer braunen Lederhaut, tiefen Falten im Gesicht und einem gemütlichen Bauch, gab sich mürrisch. Ich machte ihm schließlich klar, dass wir essen und trinken wollten. Ich habe geschlossen. Wir haben nirgends ein Schild gesehen. Keine Tafel. Verstehen Sie? Ich brauche keine Tafel. Hier weiß jeder, wann ich offen und wann ich geschlossen habe. Wir sind nicht von hier. Behandeln Sie Fremde immer so schlecht? Bekommen wir jetzt etwas oder soll ich mich beim Hafenkommandanten beschweren? Sie können Lammbraten und Wein haben. Oder gebackenen Fisch. Mehr gibt es nicht. Das klingt doch ganz gut. Also, ich nehme das Lamm. Ich auch. Wendy und ich bekommen den Fisch. Ja, für mich bitte auch. Und du, Norma? Ich hätte gern ebenfalls den Fisch. Mark nimmt garantiert den Lammbraten. Ja, du hast recht. Merkwürdiger Kerl. Erst will er nicht, dann will er doch. Hat er nun geschlossen oder nicht? Ich weiß es nicht. Dieses Kimolos ist schon seltsam. Es scheint, dass die Leute uns hier nicht haben wollen. Aber konkrete Gründe dafür geben sie nicht an und sie bestehen auch nicht mit Nachdruck darauf, uns fortzuschicken. Wie der Hafenkommandant. Aber warum sollen wir uns über dieses merkwürdige Volk hier ärgern? Morgen fahren wir ohnehin weiter. Der Wirt brachte nun einen Krug mit geharztem Wein und einen mit Wasser, sowie 7 Becher. Als er wieder gegangen war, tranken wir uns zu. Norma saß neben Ken und ihr gebräunter seidiger Schenkel berührte fast sein Bein. Da ich sie zu meiner rechten Seite hatte, sah ich es deutlich. Hier bahnte sich etwas an. Anscheinend gefiel Norma der reiche Junge besser als ich. Er hatte Geld und er war vergnügt und oberflächlich. Alles Dinge, die ich nicht bieten konnte. Der Wein schmeckt so komisch, so süßlich wie... Ach was, das ist ein guter geharzter Wein. Das bildest du dir bloß ein, Baby. Was zum Teufel? Sag mal her, Kate. Das ist Blut. Wie bitte? Eine Unverschämtheit, uns sowas hinzustellen. Bist du dir sicher, Mark? Ist das wirklich Blut? Daran besteht kein Zweifel. Aber ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Zuerst war Wein im Becher. Wie kommt jetzt plötzlich Blut hinein? Der Wirt hat die Brühe mit Sicherheit gepanscht, dieser Dreckskerl. Man sollte ihm eine tüchtige Tracht Prügel verpassen, ihn zwingen, das Zeug selber zu saufen. Das werden wir gleich feststellen. Ich komme mit euch. Hallo? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ah, was gibt es? Das Essen ist nicht gleich fertig. Steck es dir in den Hintern, du Dreckskerl. Was ist denn das hier, ha? Der Becher. Ich verstehe nicht. Was soll mit dem Becher sein, mein Herr? Das wollen wir von Ihnen wissen. Das ist Blut. Wie kommt es da rein? Blut? Sind Sie sicher? Ja, hier. Probieren Sie selbst. Tatsächlich. Also ist wieder eines der Vorzeichen aufgetreten. Mach dein Maul auf oder ich zerschlage dir alle Knochen. Was hat die Schweinerei zu bedeuten? Ihr wollt uns wohl vergraulen, ha? Nein, nein, ich habe wirklich nichts zu tun mit der Sache. Glauben Sie mir doch, es ist ein Vorzeichen. Sagen Sie Ihrem Freund, er soll mich loslassen. Bitte, Mister. Ken, lass ihn in Ruhe. Okay, okay. Los, geben Sie uns eine Erklärung. Ich kann und darf nicht sagen. Sie müssen die Insel sofort verlassen, sonst werden Sie es bitter bereuen. Das Schwein will uns drohen? Das werden wir ihm austreiben. Das genügt, Jungs. Oh. Ich verstehe die Sache auch nicht. Aber so kommen wir nicht weiter. Der Kerl hat nichts anderes verdient. Sie wollen uns also keine Erklärung geben. Ich kann nicht. Bitte verlassen Sie die Insel. Ich flehe Sie an. In Ihrem eigenen Interesse. Wir gehen. Mir ist der Appetit vergangen. Als wir zurück zum Kai kamen, sahen wir bei Takis an Bord der Yacht einen grauhaarigen Mann mit scharf geschnittenem Gesicht stehen. Er erwartete uns. Guten Tag. Mein Name ist Kostis Kamazonis und ich bin der Bürgermeister von Kimolos. Ich möchte Sie bitten, den Hafen sofort zu verlassen. Warum denn das? Nähere Gründe kann ich Ihnen nicht angeben. Aber ich versichere Ihnen, dass es mit Ihnen allen persönlich nicht das Geringste zu tun hat, wenn ich Sie im Namen der Einwohner der Insel Kimolos von hier fortweise. Es ist vielmehr in Ihrem eigenen Interesse, glauben Sie mir das? Das darf doch nicht wahr sein. Ist das die berühmte griechische Gastfreundschaft? Dass Sie uns einfach fortjagen wie Landstreicher oder Vagabunden? Sind wir vielleicht Verbrecher? Ich sagte doch gerade, dass es gar nicht um Sie persönlich geht. Ich würde jeden Fremden fortschicken, und wenn es der griechische Staatspräsident wäre... Machen Sie mir die Sache nicht noch schwerer. Ich kann Ihnen keine Erklärung geben. Aber Sie werden es bereuen, wenn Sie hier bleiben. Hier droht Ihnen Gefahr. Welche Gefahr? Es sind schon mehrere Vorzeichen aufgetreten. Und es werden noch weitere kommen, bis sich alles erfüllt hat. Was denn zum Donnerwetter? So reden Sie doch nicht in Rätseln, Mann. Gut, ich habe getan, was ich konnte. Hey, wo wollen Sie hin? Bleiben Sie hier! Das ist ja unerhört. Diese Leute sind wohl alle verrückt geworden. Der Teufel soll mich holen, wenn ich mich von ihnen verjagen lasse. Die Leute auf den Kykladeninseln sind im Allgemeinen sehr gastfreundlich. Wenn sie uns forthaben wollen, müssen sie einen triftigen Grund dafür haben. Was hältst du davon, Mark? Diese Geheimniskrämerei gefällt mir nicht. Aber ich bin nun mal ein neugieriger Mensch. Ich meine, wir sollten bleiben und sei es nur, um zu sehen, was hier geschieht. Bin ganz seiner Meinung. Außer Takis waren alle dafür, im Hafen von Kimolos zu bleiben. Damit war die Entscheidung gefallen. Wir alle sollten bald schon bereuen, auf der Insel geblieben zu sein. Hätten wir gewusst, was uns bevorstand und welches Grauen wir kennenlernen sollten, wir wären sogar in einem Schlauchboot zur nächsten Insel gerudert. Es war schon Nacht geworden, wie überall in den südlichen Breiten, als wir auf dem Vorderdeck saßen und tranken. Mond und Sterne schienen hell. Und man konnte die weißen Häuser von Kimolos deutlich erkennen. Erst weit draußen auf dem Meer versank alles in Finsternis. Da sah ich eine Bewegung im Wasser. Zuerst glaubte ich, ein Fisch sei gesprungen. Aber dann stieg etwas empor. Ein geisterhaftes, fahles Leuchten umgab es. Was ist mit dir, alter Junge? Seh dort! Da ist etwas im Wasser. Eine nackte Meerjungfrau? Nein, Mark hat recht. Ich sehe es auch. Das ist ein Totenschädel. Ein riesiger Totenschädel. Ihr Narren, ihr trinkt, musiziert und lacht. Bald wird die Narnia euren Hochmut in den Staub treten. Ihr sollt euch schwinden vor Furcht und tausend Schrecken erleben, bis die grauenvolle Zeit vorüber ist. Das ist doch nur ein schlechter Budenzauber. Ein Trick, um uns zu vertreiben. Lästerer! Auch von euch soll mindestens ein Opfer genommen werden. Und ihr sollt die Knochenreiter kennenlernen, die Boten des Unheils und die treuen Diener der Larmia. Die Erscheinung kommt näher. Sie schwebt jetzt über uns. Ihre Augen. Etwas kommt aus ihren Augen. Plötzlich züngelten zwei Vipern aus den Augen des Totenschädels. Ehe wir reagieren konnten, schnellten sie durch die Luft und schlugen ihre Zähne in die Hälse von Kate und Takis. Die beiden schrien auf, rissen sich die Schlangen vom Halse und schleuderten sie auf das Deck. Der Totenkopf verflüchtigte sich mit einem letzten gellenden Gelächter und verschwand einfach, als hätte es ihn nie gegeben. Stirb, du Mistvieh! Die zweite Schlange ist auch hinüber. Sie hat mich gebissen! Die Schlange hat mich gebissen! Mark, du bist doch Arzt! So tu doch was! Ja, Kate, Takis, wie fühlt ihr euch? Ein bisschen schwindelig. Mark, was ist mit Takis und mir? Eure Temperatur ist erhöht und steigt rasch weiter an. Ich will sehen, dass ich einen Arzt oder einen Apotheker auftreibe. Wenn sich am Zustand von Kate oder Takis etwas drastisch verschlechtert, schießt Leuchtkugeln ab. Dann komme ich sofort zurück. Du willst uns einfach im Stich lassen? Zum Teufel, ich kann auch nicht mehr ausrichten als ihr. Die Bissstelle sitzt derart ungünstig, dass das Gift sofort ins Gehirn und in den Blutkreislauf gelangt. Es ist jetzt schon im ganzen Körper. Ich muss wissen, ob diese Vipern giftig sind. Und wenn es so ist, brauche ich ein Serum. Muss ich sterben? Nein, das denke ich nicht. Wenn es sich um hochgiftige Schlangen handeln würde, wäre die Bisswunde schon ganz anders geschwollen und verfärbt. Ihr hättet Atemnot, Herzkrämpfe und dergleichen. Ich will nicht, dass irgendwelche Folgeschäden bei euch auftreten. Deshalb mache ich mich jetzt auf. Ich muss mich beeilen. Keine 10 Minuten später stand ich vor dem Haus des Bürgermeisters. Ich zeigte Kostis Gamazonis eine der Schlangen und erzählte ihm von dem Totenschädel. Dabei hatte ich den Eindruck, als berichte ich ihm nichts Neues. An den Schlangenbissen werden Ihre beiden Freunde nicht sterben, Mr. Tyrell. Die Opfer der Lamia sterben auf andere, schlimmere Weise. Ihre Plagen sollen nur Angst und Schrecken verbreiten. Kennen Sie diese Vipernart? Nein. Woher wollen Sie dann wissen, dass sie nicht giftig ist? Gibt es hier im Ort keinen Arzt oder wenigstens einen Apotheker? Wenn Sie darauf bestehen, werde ich Dr. Fritakus anrufen und herkommen lassen. Aber ich garantiere Ihnen, dass keine Gefahr besteht. Das soll mir ein Arzt sagen. Ihre Garantie kann ich Kate und Takis nämlich nicht mal auf den Grabstein schreiben, wenn etwas schief geht. Ich hörte ihn im Flur telefonieren. Gamazonis Frau braute mir einen Mokka. Ich hatte ihn noch nicht ausgetrunken, als draußen auch schon ein Moped vorfuhr. Dr. Fretakos kam herein. Er war ein kleiner Mann mit eisgrauem Haar und einem großen schwarzen Schnurrbart. Nein, diese Vipernart kenne ich auch nicht. Aber da es sich um eine Schlange der Lamia handelt, ist ihr Biss nicht gefährlich. Ein leichtes Fieber und ein paar Stunden Unwohlsein sind alles, womit Ihre Freunde zu rechnen haben. Sind Sie da ganz sicher? Wenn es Sie beruhigt, kann ich nach den beiden Gebissenen sehen. Aber wir hatten solche Fälle schon mit Skorpionen und anderem Ungeziefer. Die Lamia macht sich einen bösen Spaß daraus, uns zu peinigen. Sie hätten die gut gemeinten Ratschläge befolgen und auslaufen sollen. Zum Teufel! Jeder redet hier von der Lamia und erteilt uns gute Ratschläge. Aber eine richtige Auskunft gibt dann keiner. Was ist hier los? Was hat dieser Spuk zu bedeuten? Morgen werden Sie es erfahren. Vielleicht können Sie noch entkommen, wenn Sie vor Mitternacht mit Ihren Kameraden auslaufen. Groß ist die Wahrscheinlichkeit allerdings nicht, nachdem Sie schon so viel wissen. Wer ist überhaupt diese Lamia? Ich kenne das Wort nicht. Sie werden alles erfahren, junger Freund. Schon bald. Sehr bald. An Bord der Yacht war niemand mehr zu sehen. Aus dem Salon hörten Dr. Fretakos und ich Stimmengewirr. Als wir eintraten, sahen wir Takis hinter der Bar stehen. Kate saß bei den anderen. Sie hielt ein Glas in der Hand und hatte ein Pflaster auf der Bissstelle am Hals. Es ging ihr und Takis anscheinend schon wieder ganz gut. Du bringst Besuch mit, Mark? Wie rücksichtsvoll. Es sind sowieso viel zu wenig Männer an Bord. Ich bin Dr. Basilis Fretakos. Wer von Ihnen ist von den Schlangen gebissen worden? Takis und ich. Ich habe noch ein wenig erhöhte Temperatur und mein Herz klopft ein bisschen. Aber sonst fühle ich mich ganz gut. Ja, so geht es mir auch. Es ist so, wie ich es angenommen habe, Mr. Tyrell. Ich kann Ihnen etwas dalassen, um die Wunden auszuwaschen. Morgen kaufen Sie etwas Kimolaton-Heilerde und packen Sie feucht auf die Bisswunden. Dann jucken Sie nicht. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des kleinen Intermezzos heute Abend. Sie werden hier noch andere Dinge erleben. Können Sie mir denn nicht mehr sagen, Dr. Fretakos? Vielleicht draußen an Deck unter vier Augen. Tut mir leid, ich kann Ihnen nichts sagen. Hier, ein Fläschchen mit reinem Alkohol zum Desinfizieren der Bisse. Auf Wiedersehen. Na toll. Wo sind eigentlich Norma und Ken? Sie werden wohl müde sein und sich schon schlafen gelegt haben. Mir kam ein Gedanke, ein Verdacht, der schon fast an sicheres Wissen grenzte. Ich ging nach vorn, wo sich die Doppelkabinen und die beiden Waschräume befanden. Als ich dann vor der Tür der dritten Kabine stand, hörte ich die sogenannten eindeutigen Geräusche. Norma stöhnte und atmete schwer. Dann hörte ich Kens ekelhaftes Grunzen. In meinem Hals war ein dicker Kloß. Meine Hand ballte sich zur Faust. Ich kam mir vor wie ein Narr. Was machst du denn für ein Gesicht, Mark? Warst du in deiner Kabine? Was für ein Gesicht soll ich schon machen? Ich bin im Waschraum gewesen. Und? Hast du Norma oder Ken gesehen? Nein. Ich bin draußen an Deck. Du warst nicht nur im Waschraum, oder? Spielt das eine Rolle? Lass mich allein. Was wirst du jetzt machen? Keine Ahnung. Das wird sich noch zeigen. Schöne Freunde hast du da, Kate. Ken und Frank, die beiden Sunny Boys mit Daddys Millionen im Rückhalt und ihre munteren Gespielinnen an Bord. Warum gehst du nicht zu Ken und fragst, ob er nicht noch eine brauchen kann, hm? Oder vielleicht kann Frank auch drei Mädchen verkraften. Bei mir verschwendest du jedenfalls deine Zeit. Ich glaube, du machst dir eine falsche Vorstellung von mir. Ken hat mich zu der Kreuzfahrt eingeladen, ich kenne ihn aber nur flüchtig. Ich wusste nicht, dass es so sein würde. Natürlich mache ich mir falsche Vorstellungen. Darin bin ich ein Meister. Tu mir einen Gefallen und geh einfach. Okay, bade ruhig weiter in Selbstmitleid. Ich hatte vor, mir die nötige Bettschwere anzutrinken und mich dann hinzulegen. Flüchtig dachte ich daran, dass Bürgermeister Gamazonis uns geraten hatte, vor Mitternacht auszulaufen. Jetzt war Mitternacht lange vorbei. Und mir war es egal. Ich war wohl etwas eingenickt, als es geschah. Im ersten Moment glaubte ich, völlig betrunken zu sein. Drei Skelette auf weinenden Pferden ritten in der Luft über dem Kai. Sie schwangen lange Schwerter und stießen schrille, pfeifende Laute aus. Ein Mann kam von der Stadt über den Platz zum Kai geschritten. Er bewegte sich wie ein Schlafwandler. Eine Frau schrie gellend immer wieder wie ein verwundetes Tier. Ich glaube, ich spinne. Mein Gott, diese Menschen- und Pferdegerippe. Der bleiche Schein. Der Himmel sei uns gnädig. Wären wir doch nur ausgelaufen, als noch Zeit war. Ich bin die Kephoros Mutter. Nehmt mich, aber verschont ihn. Der Lamir kann es gleich sein, wenn sie zu Stein verwandelt. Weib, beuge dich dem Willen der Lamia. Pack diesen Mann, meine Boten. Die Knochenreiter. Sie haben es auf den Mann abgesehen, diesen Nikephoros. Hey Leute, was geht denn hier ab? Mark? Takis? Eine Waffe! Wir können dabei nicht einfach zusehen, wir müssen etwas unternehmen. Hier können wir nichts ausrichten. Gott, steh uns bei. Ich sah mich um, konnte aber nichts entdecken, was ich als Waffe verwenden ließ. Dann war es zu spät. Die reitenden Skelette packten den jungen Nikephoros an den Armen. Seine Mutter klammerte sich an ihn fest, bis der Huf eines Knochenpferdes ihren Kopf traf. Es gab ein hässliches Geräusch und sie brach zusammen, wie vom Blitz gefällt. Die Knochenreiter entführten Nikephoros in die Lüfte. Sicher sah ganz Kimolos zu, aber niemand wagte sich auf die Straße. Auf dem Kai lag Nikephoros Mutter bewusstlos oder tot. Ich lief von Bord zu der am Boden liegenden Frau. Ihr Puls ging noch und sie atmete. Sie hat einen Schädelbruch und darf nicht bewegt werden. Wir brauchen Hilfe. Ich muss einen Notverband anlegen. Warten Sie, ich mache das. Dr. Fretakos, bin ich froh, Sie zu sehen. Soll ich Ihnen assistieren? Sie haben getrunken, Mr. Tyrell. Gehen Sie zurück zu Ihren Freunden. Ich komme allein zurecht, danke. Aber wenn Sie im Laufe des Tages bei mir vorbeisehen würden... Natürlich. Sehr gerne. Ah, Herr Bürgermeister. Mr. Tyrell? Erhalte ich jetzt endlich eine Erklärung? Was gibt es da noch zu erklären? Was geschieht, haben Sie mit eigenen Augen gesehen. Wir sind machtlos dagegen. Sind der Lamia ausgeliefert. Es ist spät. Dr. Fredakos wird Ihnen am Nachmittag alles erklären. Jetzt droht keine Gefahr mehr. Halt! Bleiben Sie stehen! Was hat der Bürgermeister gesagt? Ich will endlich wissen, was auf dieser verdammten Insel los ist. Gamazonis sagt, dass heute Nacht nichts mehr passieren wird. Den Rest erfahre ich morgen oder vielmehr heute Mittag von Dr. Fertakos. Im Augenblick weiß ich auch nicht mehr als ihr alle. Ich bleib hier keine Minute länger. Das ist unheimlich. Das ist die Hölle. Ken? Du musst sofort ablegen. Ja, lasst uns abhauen. Ich bin auch dafür. Also gut, wir laufen aus. Oder hast du Einwände, Mark? Als ob dich meine Meinung interessieren würde. Okay, auf geht's. Verfluchter Mist. Das Ding springt nicht an? Nein, da tut sich gar nichts. Frank, Takis, schaut mal nach dem Motor, da stimmt irgendwas nicht. Wir sind schon auf dem Weg. Ohne die anderen noch weiter zu beachten, ging ich durch den Niedergang zu den Kabinen. Mein Gehirn weigerte sich, weiter zu arbeiten. Die bleierne Müdigkeit zog mich in die Tiefen des Schlafes. Im Unterbewusstsein bekam ich mit, dass Ken Becker noch ein paar Mal versuchte, den Motor zu starten. Aber es nützte nichts. Um 4 Uhr, als ich schon längst fest schlief, legten sich auch die anderen endlich hin. Norma legte sich in die Koje unter der meinen. Aber ich bemerkte nicht, wie sie hereinkam. Ich hatte diese Welt mit all ihren Übeln für die nächsten Stunden vergessen. Ja. Es wird Zeit, dass du kommst, Mark. Du musst die Leute fragen, was hier eigentlich vorgeht. Dann sehen wir zu, dass wir den Motor in Ordnung bringen und auslaufen. Das war echt unheimlich heute Nacht. Norma, ich habe mit dir zu reden. Aber weshalb? Warum denn? Das weißt du ganz genau. Und der da weiß es auch. Hör mal, Mark, du musst nicht gleich verrückt spielen. Ich glaube, du machst dir von ein paar Dingen falsche Vorstellungen. Ich kläre das mit Norma, unter vier Augen. Wir machen einen Spaziergang am Kai, okay? Was ist jetzt? Kommst du oder sollen wir unsere schmutzige Wäsche hier vor aller Ohren waschen? Musstest du diese Szene machen? Ich finde, du hast dich Ken gegenüber unmöglich verhalten. So nett wie du war ich nicht zu ihm. Aber das ist anatomisch auch nicht möglich. Also, Norma, was soll das Ganze? Wenn du dich schon mit diesem arroganten Lackaffen einlassen musst, dann brauchst du es wenigstens nicht vor meiner Nase zu tun. Ken ist ein total netter Kerl. Wir lieben uns. Ich finde, du und ich, wir sollten uns nichts vormachen, Mark. Wir passen einfach nicht zusammen. Ihr liebt euch. Na, gratuliere. Darf man fragen, wie lange dieses junge Glück schon währt? Du hast ihn doch schon gekannt, bevor wir nach Athen geflogen sind. Schon bevor du diese Kreuzfahrt mit ihm ausgehandelt hast. Jean und Wendy haben das vermittelt. Ich habe Ken vor der Kreuzfahrt gerade 2 oder 3 Mal gesehen. Und was erwartest du jetzt von mir? Bitte? Was du von mir erwartest, habe ich gefragt. Soll ich mir den Anker um den Hals hängen und über Bord springen? Du musst das verstehen, Mark. Zwischen Ken und mir hat es eben gefunkt. Du und ich, wir haben uns damals geirrt. Das habe ich schon eingesehen, aber du hättest es mir auf andere Weise beibringen können, als mit diesem Schnösel einfach ins Bett zu steigen, kaum dass ich von Bord war. Es ist nun einmal geschehen. Wir haben wirklich anderes zu tun, als uns darüber aufzuregen. Der Spuk und das alles. Im Moment reden wir nicht über den Spuk. Du meinst also, ich solle an Bord der Yacht bleiben und tun, als sei nichts gewesen? Was sollen wir sonst machen? Ganz einfach. Ich packe meine Sachen und verlasse den Kahn. Irgendwie werde ich schon nach Athen kommen. Und von da fliege ich in die Staaten zurück. Aber Mark, du hast dich doch an den Reisekosten beteiligt. Zum Teufel damit. Ich will euch und die verdammte Yacht nicht mehr sehen. Du willst ja diesen Goldfisch angeln, Baby? Von mir aus. Norma antwortete nicht. Sie war schön, wie sie da in der strahlenden Mittagssonne neben mir über den Kai ging. Mein Herz tat weh, wenn ich sie ansah. Wir gingen an Bord und ich packte. Einen kleinen Koffer und eine Reisetasche. Mehr hatte ich nicht. Schon nach einer Viertelstunde hatte ich alles zusammen. Es ist schon schlecht, wenn man nicht verlieren kann. Jetzt sind umso mehr schnuckelige Puppen für uns an Bord. So eine Kreuzfahrt hat nun mal ihre eigenen Gesetze. An Bord einer Yacht passt eben nicht jeder. Hey, was... Ken, geht es dir gut? Sag doch was! Das wird dir noch leid tun. Ich machte mich auf den Weg zum Haus des Bürgermeisters. Kostis, Gamazonis und Dr. Vretakos erwarteten mich bereits. Sie wollen nicht länger auf der Yacht bleiben? Nein, ich habe vor, in Kürze nach Athen zurückzukehren. Jetzt will ich aber erst einiges über den Spuk wissen. Ich denke, ich habe ein Anrecht darauf, es zu erfahren. Nehmen Sie doch Platz. Sie wollen also von der Lamia erfahren, Mr. Tyrell? Von dem jahrtausendealten Fluch unserer Insel? Ja, so ist es. Zunächst will ich Ihnen sagen, dass Sie sich damit abfinden müssen, noch eine Weile hier zu bleiben. So lange, bis die Zeit des Schreckens zu Ende ist. Wir können mit der Außenwelt verkehren, brieflich oder telefonisch und auch via Internet. Aber wir vermögen nicht, Hilfe herbeizuholen oder auch nur vom Wirken der Lamia zu berichten. Unsere Lippen sind versiegelt. Deshalb konnte auch niemand Ihnen gestern etwas Genaueres berichten, bevor Sie nicht selber in den Bann des Unheils geraten waren und die magischen Sperren fielen. Erzählen Sie mir alles, Dr. Vretakos. Erzählen Sie mir von der Lamia. Im 1. Jahrhundert vor Christus gab es neben Kimolos und Polyaigos noch eine dritte, kleinere Insel. Sie hieß Antiphalos und war nur von einigen Hirten bewohnt. Doch dann kam eine Frau, Baktis mit Namen. Sie hatte ihre Heimatstadt unter ungeklärten Umständen verlassen müssen. Manche sagten, sie sei eine Erwählte der Götter. Andere wollten wissen, dass sie eine böse Hexe sei, eine Lamia. Und weiter? Baktis war so schön, dass sie jeden Mann bezauberte. Und sie war sehr reich, dazu klug und führte ein gastfreundliches Haus. Alle bewunderten sie und zunächst fiel es nicht auf, dass ein paar Menschen auf der Insel verschwanden. Baktis ließ sich schließlich einen Palast erbauen. Dort legte sie nach und nach eine Sammlung von Statuen an, wie sie selbst die größten Künstler des Altertums und der damaligen Epoche nicht in solcher Vollendung schaffen konnten. So vergingen die Jahre und Jahrzehnte. Regelmäßig verschwanden Menschen. Es wurden aber immer alle möglichen Erklärungen für das Verschwinden der Menschen gefunden und niemand brachte Baktis damit in Verbindung. Aber sie hatte etwas damit zu tun? Warten Sie es ab, junger Freund. Im Jahre 55 nach Christus kam der weise Magier und Gelehrte Apollonius von Tyana nach Kimolos. Mit seinem Begleiter Damis suchte er den Palast der Baktis auf, um Baktis Treiben ein Ende zu bereiten. Apollonius von Tyana rief ein Zauberwort und der ganze Trug der Lamia wurde offenbar. Er erkannte die Statuen der Baktis als das, was sie waren. Versteinerte Menschen nämlich, Männer und auch Frauen. Wie ist das möglich? Der Kuss der Lamia hatte ihnen die Lebenskräfte geraubt und sie zu Stein werden lassen. Ihre Zahl war Legion und das Grauen stand in ihren weißen Steingesichtern, aus deren Augen blutige Tränen rannen. Und was geschah dann? Was war mit Baktis? Anstelle der schönen Baktis saß auf einmal ein scheußliches, schwarzes Ding auf dem Boden. Es war eine grauenvolle Erscheinung, mumienhaft verdorrt, mit leeren Augenhöhlen und krallenartigen Händen. Das war die Lamia. Der Weise ging und die Bewohner der umliegenden Inseln beschlossen, die Lamia zu verbrennen, ihren Palast niederzureißen und alles zu zerstören, was an sie erinnerte. Aber ein schlimmer Sturm vereitelte das Vorhaben. Als der Sturm vorüber war, konnten die Männer nicht auf die Insel Antipholos gelangen, die von dieser Zeit an Lamyra genannt wurde. Die Lamia, jetzt wieder in der Gestalt der schönen Baktis, verhöhnte die Männer. Nun riefen die Männer, welche Vergeltung üben wollten, den Apollonius von Tyana. Er kam in einem Fischerboot. Nur 3 furchtlose Männer durften bei ihm bleiben. Die Männer, welche weit vom Ort des Geschehens entfernt warteten, sahen Blitze niederzucken. Was Apollonius von Tyana machte, bekamen sie nicht mit. Aber dann ertönte ein Heulen, wie es aus den Schlünden des Hades nicht schlimmer erklingen konnte. Und die ganze Insel Lamyra versank im Meer. Aber wie konnte die Lamia dann zurückkehren? Ist irgendetwas schiefgegangen? Ja. Apollonius hatte sich geirrt und die magischen Kräfte der Lamia unterschätzt. 50 Jahre nach seinem Tod stieg die Insel Lamyra zum ersten Mal wieder aus dem Meer. Die Zeit des Schreckens begann, die etliche Tage andauerte. Die Lamia schickte ihre Boten aus. 3 Knochenreiter auf beinernen Pferden. Diese Knochenreiter waren niemand anders als die 3 Männer, die damals mit Apollonius zur Insel gefahren waren. Die Knochenreiter terrorisierten nun die Bevölkerung von Kimolos und Polyaios und holten Opfer für die Lamia. Seitdem erscheint in jedem Jahrhundert 2-mal die verfluchte Insel an der Meeresoberfläche und die Lamia treibt ihr Unwesen. Sie haben sicher noch weitere Fragen, Mr. Terrell. Ja. Was ist mit Fremden, Besuchern, die während der Zeit des Schrecks auf die betroffenen Inseln kommen? Manchmal lässt die Lamia sie wieder abreisen, ohne sie zu behelligen. Aber es gibt auch viele, die den Spuk erlebten und selbst zu Betroffenen wurden. Auf mich und die anderen von der Arcadia trifft wohl Zweites zu. Und seit Apollonius hat sich nie wieder jemand gegen die Lamia erhoben? Oh doch. Im Laufe der Jahrhunderte haben verschiedene tapfere Männer und Frauen versucht, die Lamia zu vernichten. Aber sie alle sind gescheitert. Es wurde versucht, bei Zauberern und Magiern Rat zu holen. Doch auch die wussten keinen Rat, noch weniger die Hexen. Nur ein Orakel ist überliefert, aber das macht uns wenig Hoffnung. Es lautet, übers Meer wird einer kommen, den kein Weib gebar. Er wird die Lamia vernichten und ihren bösen Zauber brechen. Damit ist sicher ein Gott oder ein Halbgott gemeint. Aber die sind dünn gesät in unserer Zeit. Irgendwie muss diese Lamia doch zu vernichten sein. Es gibt heute die modernsten Waffen. Sprengt ihre magische Insel in die Luft oder macht sonst etwas. Versuche mit Sprengstoff sind fehlgeschlagen. 1921, beim letzten Auftauchen der Insel, lag ein Kriegsschiff hier vor Anker. Seine Geschütze trafen die Insel Lamyra nicht, weil sie durch übernatürliche Kräfte abgelenkt wurden. Nein, Mr. Tyrell. Magie kann nur mit Magie bekämpft werden. Dann versuchen Sie doch etwas, irgendetwas. Sie können doch nicht zulassen, dass dieses Scheusal Sie tyrannisiert und ungestraft mordet. Unsere Vorfahren haben sogar versucht, Apollonius von Tyana um Rat zu fragen. Die Totenbeschwörung endete aber immer mit dem Tod des Beschwörenden. Furchtbare Gefahren lauern auf den, der den Geist eines Toten aus dem Jenseits herbeiruft. Ich verstehe das Orakel so, dass kein Mensch die Lamia vernichten kann. Es ist nur eine verschleierte Botschaft der Hoffnungslosigkeit. Denn wo sollte es einen Menschen geben, der nicht geboren wurde? Wir alle haben eine Mutter. Ja, das ist wohl wahr. Mieten Sie sich in einem der beiden Hotels ein. Die Vorzeichen sind schon vor einiger Zeit aufgetreten. Und so haben wir gesorgt, dass keine Touristen auf der Insel sind. Wir wollen keine Außenstehenden in diese Sache mit hineinziehen. Deshalb wollten wir auch, dass Ihre Yacht wieder ausläuft. Ich kann es immer noch nicht glauben. So etwas im 21. Jahrhundert, das will nicht in meinen Kopf. Ich gehe jetzt erstmal ins Hotel. Eines gibt es noch, was Sie wissen sollten. Die Lamia kündigt vorher an, wen sie als Opfer ausersehen hat. In den allermeisten Fällen jedenfalls. Auf einem Bildnis, manchmal auch auf einer Zeitung oder irgendeinem Stück Papier, erscheint ein Totenschädel, der den Namen des Opfers auf der Stirn trägt. Zwei Opfer hat die Lamia schon geholt. Mit 3 bis 4 weiteren müssen wir noch rechnen. Und mit viel Spuk und dämonischem Terror. Und noch eins. Leute, die in engerer Beziehung zu dem Opfer gestanden haben, erleben dessen Ende mit, als sei es ihr eigenes. Jedes Opfer der Lamia zieht einen weiteren Menschen mit ins Grab, so heißt es. Draußen hörte ich plötzlich Stimmen. Es wurde 2-mal geklopft und dann ging die Tür auf. Ken, Frank, Takis, Norma und Jean kamen herein. Ken hatte ein blaues Auge, das zudem halb zugeschwollen war. Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Wir wollen über den Spuk Bescheid wissen. Der Motor unserer Yacht ist tadellos in Ordnung, läuft aber trotzdem nicht. Und wir können weder über Handy noch über Funk eine Meldung von den Verhältnissen hier machen und uns abholen lassen. Was stimmt hier nicht? Lasst euch durch mich nicht stören. Ich wollte ohnehin gerade gehen. Auf Wiedersehen, Mr. Tyrell. Ich nahm mein Gepäck und verließ das Haus. Den 2. Tag war ich nun auf Kimolos und diese beiden Tage hatten mein Leben gründlich verändert. In jeder Beziehung. Mark Tyrell, du armer Narr! Du bist hierher gekommen, um zu leiden. Alle Menschen leiden, solange sie leben. Nur der Kuss der Baktis bringt Glückseligkeit. Denn ein steinerner Körper spürt keinen Schmerz mehr. Nicht am Körper und nicht an der Seele. Als ich das nächstgelegene Hotel erreichte, sah ich zu meiner Überraschung jemanden an der Rezeption stehen. Jemanden, den ich gut kannte. Es war Kate Bailey. Ihre Koffer standen vor ihr. Sie kam sofort heran, als sie mich erkannte. Recht reizvoll anzusehen mit der engen, bunt bedruckten Bluse, dem kurzen, orangefarbenen Minirock. Mark, wie geht es dir? Ich habe die Yacht ebenfalls verlassen. Warum? Ich brauche kein Mitleid. Ich bin bestimmt nicht hergekommen, um dich zu bemitleiden. Aber nachdem du die Yacht verlassen hast, fühlen Ken und Frank sich ganz als die Hähne im Korb. Sie haben Vorstellungen von einer Kreuzfahrt mit 4 Mädchen, die ich nicht gerade teile, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist deine Sache. Im Hotel sind genügend Zimmer frei. Durch und durch ein Gentleman. Wir befanden uns in der Fremde und waren beide allein, Kate Bailey und ich. So schlossen wir uns zusammen. Weitergehendes Interesse hatte ich an Kate nicht. Nach meiner frischen, schweren Enttäuschung mit Norma hatte ich die nächste Zeit von Frauen genug. Wir gingen auf mein Zimmer, Iris lag direkt daneben, und setzten uns auf den Balkon. Tut es weh? Was meinst du? Ich spreche von Norma. Ach, es hat wohl so kommen müssen. Wir passen nicht zueinander. Vielleicht war es gut, dass sie mir die Augen geöffnet hat. Ja, vielleicht. Ich kann mir vorstellen, wie dir zumute ist, Mark. Ich habe so etwas auch schon einmal durchgemacht. Deshalb bin ich von zu Hause weggegangen. Zu Hause? Wo ist das? In Jackson, Mississippi. Was hast du? Ken hat sich wegen seines blauen Auges ziemlich aufgeregt. Er hat rumgebrüllt, dass er dich fertig macht, sollte er dich noch einmal zu Gesicht bekommen. Als ich ihn bei Dr. Vretakos getroffen habe, war er nicht mehr ganz so mutig. Ich muss noch immer an das denken, was der Totenschädel uns gestern Nacht verkündet hat. Diese Lamia will also auch von uns ein Opfer. Das wird sich in Kürze herausstellen, denke ich. Das sagst du so ruhig. Wir haben uns von den anderen getrennt, aber deshalb kann es uns doch nicht gleichgültig sein, was mit ihnen geschieht. Ken und den anderen wäre es völlig egal, wenn ich oder du Opfer der Lamia würden. Darauf kannst du wetten. Du solltest jetzt gehen, Kate. Schlaf gut. Wir wollen hoffen, dass heute Nacht nichts passiert. Am Vormittag frühstückten Kate und ich allein im Speisesaal des Hotels. Wir hatten das Frühstück noch nicht beendet, als Norma und Wendy hereinkamen. Norma war aufgeregt, das bemerkte ich sofort. Du musst mir helfen, Mark. Du kannst mich nicht im Stich lassen. Denk daran, was zwischen uns gewesen ist. Wenn du Hilfe brauchst, halt dich doch an deinen neuen Lover. Du musst dir etwas ansehen. Das ist dein Reisepass, na und? Schau doch nur. Dort, wo mein Gesicht auf dem Passbild sein müsste, ist das hier. Ein Totenschädel. Ja, mit meinem Namen auf der Stirn. Norma Hyde. Das ist ein Vorzeichen. Ich soll das nächste Opfer der Lamia sein. Die Geisterreiter werden mich holen. Wir müssen alles tun, um Norma zu retten. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Okay, Norma, zieh ins Hotel. Es ist ein fester Bau und leichter zu verteidigen als die Yacht. Du hilfst mir also? Oh, Mark, ich hab's gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Aber zwischen uns ändert das nichts. Ich werde den Bürgermeister anrufen, dann kannst du deine Sachen von der Yacht holen. Wo sind übrigens Ken und Frank, unsere beiden Helden? Ken hat eine Menge getrunken heute Nacht und als wir ihn heute Morgen weckten und ihm Normas Reisepass mit dem Totenkopfbild zeigten, trank er gleich weiter. Ich ging zum Telefon. Da ich das im griechischen Alphabet geschriebene Telefonbuch nicht entziffern konnte, ließ ich mir von einer der Töchter des Hotelbesitzers die Nummer von Bürgermeister Gamazonis geben. Ich informierte ihn über das Totenkopfbild mit Normas Namen. Gott sei ihr gnädig, Mr. Terrell. Ihre Freundin ist rettungslos verloren. Wann werden die Knochenreiter sie holen? Können sie auch schon im Laufe des Tages kommen? Ausgeschlossen, erst in der Nacht. Stellen Sie sich ihnen nicht in den Weg, sonst kann es ihnen ergehen wie Nikephoros Mutter. Gibt es denn kein Mittel, sie abzuwehren? Kreuze, Weihwasser, Beschwörung oder so etwas? Nein, Mr. Terrell, nichts. Sie können nur für Norma Hyde beten. Das ist mir zu wenig. Gott sei mit Ihnen. Sind Norma und Wendy schon weg? Ja, sie sind zurück zur Arcadia und holen die anderen. Norma hat einen schlechten Tausch gemacht, als sie sich für Ken Becker entschieden hat. Jetzt, wo sie in Not ist, kommt sie zu dir. Ken ist halt nur ein dummer und eingebildeter Junge. Ein Junge mit viel Geld, gutem Aussehen und hervorragenden Manieren. Darauf steht Norma. Ich wette, wenn sie mit heiler Haut davonkommt, wird sie sich immer wieder für Ken oder für einen anderen seines Schlages entscheiden. Das habe ich jetzt begriffen. Und trotzdem trittst du für sie ein? Tja, so bin ich nun mal. Ich will Menschen helfen, gerade deshalb bin ich Arzt geworden. Dass es gerade Norma ist, die meine Hilfe braucht, ist eine Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Du bist ein merkwürdiger Typ. Auf der einen Seite bist du knochenhart und auf der anderen weich, gefühlvoll und idealistisch. Sind wir nicht alle voller Widersprüche? Ah, da kommen sie, die ganze Bande. Norma und Wendy betraten gemeinsam mit Jean, Ken und Frank das Hotel. Takis trottete hinterher, mit Gepäckstücken beladen wie ein Lastesel. Ken hatte ziemlich glasige Augen und war nicht mehr ganz sicher auf den Beinen. Sein linkes Auge hatte einen violetten Schimmer und war noch immer stark geschwollen. Das ist also der Bau. Wir werden uns verschanzen und alles verriegeln und verrammeln. Oder hast du einen besseren Vorschlag, Mark? Nein, Ken, habe ich nicht. Gut, wir quartieren uns im Erdgeschoss ein. Heute Abend geht es in den Keller. Du kannst dann mit zur Yacht gehen, Mark. Es ist noch eine Menge Gepäck dort. Du kannst deinen Kram selber schleppen. Und herumkommandieren lasse ich mich von dir auch nicht. Auf der Yacht hast du den Kapitän spielen können. Aber das ist jetzt vorbei. Ein für alle Mal. Stunden später bereiteten wir alles für die Nacht vor. Ken hockte betrunken an der Bar und Frank war auch nicht mehr nüchtern. Der Hotelbesitzer schickte sich an, mit seiner Familie das Hotel zu verlassen, wie mir Takis erzählte. Ich bemerkte sofort, dass unseren Bootsmann irgendwas bedrückte. Es ist so, Mr. Terrell. Ich habe furchtbare Angst und ich bin nicht gemacht, um gegen diesen Höllenspuk anzukämpfen. Ich wäre Ihnen heute Nacht keine Hilfe. Das heißt dann also, dass du nicht im Hotel bleiben willst? Ja, genau. Ich halte dich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Ken Becker ziemlich sauer reagieren wird. Ach, dieser junge Angeber. Was er davon hält, ist mir gleichgültig. Wenn Sie keine Einwände haben, Mr. Terrell, werde ich gehen. Bitte denken Sie deshalb nicht schlecht von mir. Es ist nur so, dass ich an meinem Leben hänge. Ich will nicht durch einen Kuss der furchtbaren Lamia in einen Stein verwandelt werden. Erwarte bitte nicht, dass ich diese Entscheidung begrüße. Aber ich wünsche dir viel Glück. Danke. Ich werde für Sie beten. Gib mir die Flasche, Ken. Was geht denn hier ab? Du hast jetzt genug getrunken. Kate und Jean, ihr kocht starken Kaffee. Bereitet ein paar belegte Brote zu, die wir mit in den Keller nehmen. Außerdem kommt ein Transistorradio mit. Haben wir Spielkarten? Wozu das? Es kann Stunden dauern, bis die Knochenreiter kommen. Sollen wir so lange herumsitzen, die Wände anstarren und uns gegenseitig verrückt machen? Ich nehme ein paar Flaschen Wein und Wasser mit nach unten, aber keinen Schnaps. Du hast mir nichts zu befehlen, du lausiger Quacksalber. Ich trinke, solange es mir Spaß macht. Takis soll mir Whisky bringen. Takis, wo ist überhaupt Takis? Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wir haben alle Angst. Du wirst dich nicht betrinken, bis du keine Hand mehr heben kannst. Lass mich in Ruhe! Reiß dich zusammen, verdammt! Mich geht die ganze Sache nichts an. Auf mich hat es die Lamia nicht abgesehen. Wozu soll ich mich mit den Knochenreitern anlegen? Weil du es sonst mit mir zu tun bekommst. Du verdammter Feigling, geh jetzt mit uns hinunter in den Keller. Sonst wirst du etwas erleben. Na los, beweg dich. Lass ihn, Mark. Das hat doch alles keinen Zweck. Ich bin verloren. Ihr begebt euch nur selbst in Gefahr und das umsonst. Wir werden diese Nacht alle zusammen im Keller verbringen und alles tun, um die Knochenreiter abzuwehren, wenn sie kommen. Darüber haben wir schon gesprochen. Also keine Diskussionen mehr. Eine halbe Stunde später wachen wir alle in dem kahlen Kellerraum. Zwei Deckenlampen, Glashüllen mit Drahtverkleidung, erhellten ihn nur spärlich. Norma banden wir mit Stricken, Hände und Füße fest, damit sie nicht dem Ruf der Lamia folgen oder uns Schwierigkeiten machen konnte. Dann verrammelte ich die Kellertür mit einem Balken. Von uns angefertigte Brandfackeln lagen auf einem Gestell beim Entlüftungsschacht, das wir leergeräumt hatten. Wir erwarteten die Knochenreiter. Endlos langsam vergingen die Minuten. Irgendwann in dieser Nacht würde es geschehen. Davon waren wir alle überzeugt. Eine Stunde nach Mitternacht wurde Norma unruhig. Ihre Blicke irrten umher und sie riss an ihren Fesseln. Bindet mich los! Die Lamia ruft! Hektische, rote Flecken glühten auf ihren Wangen. Ihr Gesicht verzerrte sich. Losbinden! Verdammt sollt ihr alle sein! Macht mich los! Ich muss dem Ruf folgen! Sie ist nicht mehr sie selbst. Sie ist auch... Die Knochenreiter werden euch bestrafen, wenn ihr mich nicht loslasst! Es geht los. Macht euch bereit. Frank, nimm du die zweite Fackel. Und du, Kate, nimm den Spaten als Waffe. Alles klar. Sie kommen. Die Reiter. Ich höre sie schon. Ah! Seht! Sie kommen direkt durch die Wand. Wäre sie durchlässig! Oh, Scheiße! Wir sind alle verloren! Verdammt! Verschwindet! Ihr habt ja nichts zu suchen! Lasst Norma in Ruhe! Das Feuer kann ihn nichts anhaben! Los, Kate! Gib mir den Spaten! Hier! Ich hatte Frank falsch eingeschätzt, das merkte ich jetzt. Er rannte herbei und hieb dem Knochenreiter den Spaten vor die Brust, dass es krachte. Der Schreckliche wankte im Sattel. Er holte mit dem Schwert aus und hätte Frank beinahe den Schädel gespalten. Aber ich traf seinen Totenkopf mit dem Beil zuerst. Oh, nein! Das war knapp! Danke, Mark! Die anderen beiden Reiter, sie haben Norma! Was ist hier los? Ihr Gestalten der Hölle! Sie verschwinden mit Norma in der Bank! Mark, pass auf! Der dritte Reiter will sich verdrücken! Sie sprang den letzten Knochenreiter an und riss ihn aus dem Sattel. Die Kreatur nahm ihr Schwert, hob es empor. Der Hieb hätte mich getötet. Aber da lief Ken, der die ganze Zeit vor Grauen wie gelähmt gewesen war, an dem Skelett vorbei. Er wollte aus dem Keller flüchten, stürmte zur Tür. Sein Geschrei lenkte den Knochenmann ab. Aber als er die Tür aufriss, stieß ihm der Reiter das Schwert in den Rücken. Die Spitze kam vorn zur Brust wieder heraus. Das Skelett hat ihn umgebracht! Das Ganze hätte ein wirrer Traum sein können, wären da nicht meine Kopfschmerzen gewesen und die rasch wachsende Beule, der stöhnend in der Ecke sitzende Frank und das leere Bett, auf dem Norma gelegen hatte. Und draußen lag Ken Becker in seinem eigenen Blut. Jean und Wendy schluchzten. Kate war so bleich wie ein Laken. Sie haben sie entführt! Sie haben Norma entführt! Ich stand auf. In den ersten Minuten war ich noch benommen. Aber es wurde rasch besser. Als ich zu Ken hinausgehen wollte, um nach ihm zu sehen, begann die Vision. Es war ein unheimliches Erlebnis, bei dem wir in allen Details Normas schreckliches Ende mitbekamen. Wir befanden uns in unseren Körpern in dem Keller des Hotels, zugleich aber auch im Körper von Norma Hyde. Wir sahen, hörten und dachten wie sie und teilten ihre Gefühle, ihren Schmerz, ihre Angst und ihre Verzweiflung. Mir war, als sei mein Geist auf schizophrene Art gespalten. Irgendetwas unternehmen konnte ich nicht. Ich setzte mich also auf einen der Stühle und dann erlebte ich jede Phase von dem mit, was Norma geschah. Jedes grausame Detail. Nein! Bitte lasst mich gehen! Wo bringt ihr mich hin? Ich will nicht! Bitte habt Gnade! Ein Säulenpalast? Ist das der Palast der Lamia? Lasst mich los! Nehmt eure Knochenhände von mir! Sei gegrüßt. Wir freuen uns, dass du gekommen bist, Norma Hyde. Du hast eine weite Reise gemacht, um mich in meinem Palast zu besuchen. Was sehe ich? Unser Gast ist gefesselt. Bindet sie sofort los. Ihr könnt jetzt gehen, meine Diener. Timotheus, Patroklos und Agathokles. Setz dich, Norma Hyde. Du musst hungrig und durstig sein. Warum bist du so stumm? Kannst du nicht reden? Doch, Herrin. Wer seid ihr? Weißt du das nicht? Ich bin Baktis und das ist meine treue Dienerin Chloe. Timotheos, Patroklos und Agathokles hast du schon kennengelernt. Wir haben es jetzt etwas einsam hier. In früheren Zeiten war das anders. Erzähl mir von dem Land, aus dem du kommst. Es ist schon recht öde, nur alle 50 oder 60 Jahre neue Nachrichten zu erhalten. Alles ändert sich so schnell. Ich bitte euch, verschont mich. Ich habe euch nichts getan. Dich verschonen? Was redest du da? Du sollst meine Gastfreundschaft genießen und das größte Geschenk von mir erhalten, das man einem Menschen machen kann. Du brauchst keine Angst zu haben. Eine seltsame Zeit. Wer die Menschen erschaffen hat, weiß auch ich nicht. Aber wenn er gewusst hätte, was er da anrichtet, hätte er sicher die Finger davon gelassen. Genug geredet jetzt. Komm her, Norma. Du sollst mein Geschenk erhalten. Was für ein Geschenk habt ihr für mich? Was ist wohl das Größte für einen Menschen? Er ist ständig von Sorge und Angst und Kummer geplagt. muss Schmerzen erleiden und sich mühen und arbeiten. Die Augenblicke des Vergnügens sind flüchtig. Und wie viele Tage machen sie wohl aus, wenn man ein ganzes Leben nimmt? Ich will dir die Angst, die Sorge und den Schmerz nehmen, Normalheit. Zu Stein sollst du werden und nichts mehr fühlen. Komm und empfange meinen Kuss. Nein, nicht. Du willst nicht? Komm her, du Wurm! Jetzt habe ich wieder frische Lebenskräfte. Hinaus mit dir in den Park, dummes Ding! Mark, hilf mir! Mark, rette mich! Der Bann wich von uns, als Norma versteinert und zur Statue geworden war. Wir hatten alles miterlebt, als wäre es uns am eigenen Leib widerfahren. Der grauenvolle Augenblick war mir noch gegenwärtig, als Normas Lippen, unsere Lippen, den Mund der scheußlichen Mumie berührten. Am nächsten Morgen hatte ich einen Entschluss gefasst. Ich rief Dr. Vretakos an. Ich weiß bereits, was vorgefallen ist. Norma Hyde ist von den Knochenreitern entführt worden und Sie haben ihr Ende miterlebt. Alles können Sie unmöglich wissen. Auch Ken Becker ist tot, erstochen von einem der Reiter. Hören Sie, Dr. Vretakos, ich will diese Totenbeschwörung vornehmen. Wenn es einen Weg gibt, diese Ungeheuer zu vernichten, dann will ich ihn gehen oder dabei sterben. Haben Sie sich das gut überlegt? Mein Entschluss steht unumstößlich fest. Die Beschwörung muss aber von mindestens zwei Personen begonnen werden. Wenn die übernatürlichen Kräfte erst einmal entfesselt sind, kann auch einer allein es zu Ende führen. Der Tod, der bei dieser Beschwörung droht, ist ebenso schlimm wie der durch die Lamia. Ich werde jemanden finden, der mit mir das Wagnis unternimmt. Wann kann ich zu Ihnen kommen, Doktor? Ich will die Beschwörung so schnell wie möglich vornehmen. Kommen Sie, sobald Sie jemanden haben. Ich werde den ganzen Vormittag zu Hause sein. Mark, was ist los? Du hast einen Plan, habe ich recht? Ja, ich werde den Geist des Apollonius von Tyana beschwören. Dazu brauche ich einen Partner. Es ist sehr gefährlich, aber wir dürfen die Lamia nicht weiter ihr Unwesen treiben lassen. Norma und Ken sollen ihre letzten Opfer gewesen sein. Okay, ich komme mit dir. Ken war mein Freund. Und diese Bestie soll für seinen Tod bezahlen. Das da vorne ist Lamyra, die Insel der Lamia. Man kann sie nicht sehen, wenn die Lamia es nicht will und auch nicht betreten. Wie Kimolos hatte auch Polyaigos einen natürlichen, geschützten Hafen. Wir gingen sofort an Land. Die Bewohner von Polyaigos begrüßten uns zurückhaltend. Wir hielten uns in dem kleinen Fischerort nicht lange auf und stiegen durch die Hügel zu jenem Berghang, in dessen Höhle sich das Grab des Apollonius von Tyana befand. Des weißen Magiers und Philosophen. Wir sind an Ort und Stelle. Jetzt werde ich Sie allein lassen. Haben Sie noch Fragen, Mr. Tyrell? Nein. Ich habe alles Wichtige aufgeschrieben. Hoffen wir, dass es gelingt. Komm zurück, Mark. Ich werde es versuchen. Norma fand den Gedanken grässlich, als Frau eines Arztes mithelfen zu müssen, eine Praxis aufzubauen. Mir würde so etwas viel Freude machen. Es wäre eine lohnende Aufgabe, wenn man sie mit einem Mann zusammen angeht, den man liebt. Eine Viertelstunde vor Mitternacht hatten Frank und ich die Vorbereitungen abgeschlossen. Ich hatte schon das Feuer entzündet, auf dem wir die Opfergaben verbrennen wollten, als Frank mich am Ärmel fasste. Was ist, wenn der Geist des Apollonius kein Mittel gegen die Lamia weiß? Er hat sie damals nicht vernichten können. Nicht völlig jedenfalls. Er ist der Einzige, der die Macht und das Wissen hat. Er muss einen Rat wissen und uns helfen. Sonst gibt es nichts auf dieser Welt, was den Zauber der Lamia brechen könnte. Und das Orakel, Mark? Erinnerst du dich daran? Übers Meer wird einer kommen, den kein Weib gebar, sagte die Seherin. Er wird die Lamia vernichten und ihren bösen Zauber brechen. Auf einen von uns trifft das wohl kaum zu, oder? Warum soll ich nicht der sein, von dem im Orakel die Rede ist? Ich bin nicht geboren worden. Du spinnst doch. Wie könntest du denn sonst auf der Welt sein? Nun, es gibt auch operative Entbindungen. Durch Kaiserschnitt zum Beispiel. Eine normale Geburt ist das nicht. So etwas war bei mir der Fall. Ich glaube, dass dieses Orakel so zu verstehen ist. Du könntest recht haben. Nicht zu glauben, dass wir beide, zwei Amerikaner des 21. Jahrhunderts, eine solche Beschwörung versuchen und uns über derartige Dinge unterhalten. Aber jetzt wollen wir anfangen, damit wir die Sache hinter uns bringen. Okay. Komm, wir verbrennen die Opfergaben. Rein ins Feuer damit. Apollonius von Tyana, wir rufen dich. Komm aus dem Jenseits, aus dem Hades oder wo immer du dich befindest. Komm zu uns im Namen der irdischen Mächte und im Namen der überirdischen Mächte. Im Namen des Lebens und des Todes. Im Namen der Erde und des Himmels. Geist des Apollonius, erscheine. Apollonius von Tyana, wir rufen dich. Diese Beschwörung wiederholten wir immer wieder. 99 Mal riefen sie uns. Geist des Apollonius, erscheine. Dann brach die Hölle los. Wir Ken und Norma rächen und die Lamia vernichten werden. Ich werde nicht zittern. Das Entsetzlichste, was ich je in meinem Leben erlebt hatte und erleben würde. Es lärmte und dröhnte ohrenbetäubend. Und der Boden bebte und zitterte wie ein Schiff im Sturm. Wir litten so furchtbare Qualen, dass nichts damit vergleichbar war. Frank hielt es nicht länger aus. Er stieß einen Schmerzensschrei aus und warf sich auf den Boden. Einer der Zyklopen packte ihn am Haar und riss ihn aus dem magischen Kreis. Es war ein entsetzlicher Anblick und meine Qualen wurden noch schlimmer. Dabei durfte ich nicht einmal wanken oder einen Schmerzenslaut von mir geben. Jetzt begriff ich, weshalb die Geisterbeschwörer alle gescheitert waren. Gib ab. Schließ deine Augen. Dann wirst du auf der Stelle tot niederfallen und nichts mehr spüren. Nein! Niemals! Ich wuchs über mich selbst hinaus in diesem Augenblick. Schwarzer Rauch stob aus dem Spalt des Grabes. Die Zyklopen, der bellende Cerberus und die Hydra verschwanden. Franks Körper nahmen sie mit. Von einem Augenblick zum anderen war es totenstill. Der Rauch verdichtete sich zu einer schwarzen Wolke mit zwei glühenden Augen. Wer stört die Ruhe meines Grabes? Was willst du, Frevler? Nicht um meinetwillen und nicht aus eigennützigen Gründen habe ich dich gerufen, Apollonius von Tyana. Es geht um die höllische Lamia, die immer noch ihr Unwesen treibt. Nur du kannst mir zeigen, wie sie zu vernichten ist. Vollende das Werk, das du vor mehr als 1800 Jahren begonnen hast. Endlich. Endlich ist mein Geist auf die Erde gerufen worden durch das Tor der Finsternis. Und ich kann die furchtbare Lamia endgültig vernichten. All die Jahrhunderte war ich ohnmächtig und sie triumphierte über mich. Du weißt also, wie die Lamia zu vernichten ist? Ja. Ich werde selbst mit zur Insel fahren und es vollenden. Wir müssen uns beeilen, denn mir ist nur bis zum Morgengrauen Frist gesetzt. Der strahlende Schild in deiner Hand. Er zeigt das Antlitz einer Frau. Ja, das ist die Göttin Pallas Athena. Schon einmal habe ich mit diesem Schild die verfluchte Insel Lamyru im Meer versinken lassen und die Zauberkraft der Lamia gebrochen. Er ist mir ins Grab mitgegeben worden. Diesmal will ich es rechtlich machen. Kannst du nichts für meinen Freund tun? Frank war sehr tapfer, wenn er auch die Beschwörung nicht bis zum Schluss durchstehen konnte. Nein, darauf habe ich leider keinen Einfluss. Aber er soll der Letzte sein, den dieses Monstrum, die Lamia, auf dem Gewissen hat. Da kommen sie! Mark und... Nein, das ist nicht Frank. Ist das denn möglich? Was meinen Sie, Doktor? Ist das etwa... Apollonius? Hallo, Leute. Schön, euch zu sehen. Die Beschwörung ist gelungen. Das ist der Geist des Apollonius von Tiana. Er wird jetzt mit mir auslaufen, um die Lamia ein für alle Mal zu vernichten. Großer Apollonius. Steht auf. Bewaffnet euch mit Rudern und Stangen. Und dann macht sofort euer Schiff klar. Wir müssen die Insel Lamyra mindestens eine Stunde vor Sonnenaufgang erreichen. Mit der Yacht ist das kein Problem. Los, Leute, bewegt euch. Was ist mit Frank? Frag nicht, wir werden später Zeit haben, über alles zu reden. Und für uns. Wir sind startklar, Mr. Terrell. Dann nichts wie los, Takis. Volle Kraft voraus. Kurz darauf erreichten wir die Insel der Lamia, die von einem unheimlichen Glühen spärlich erleuchtet wurde, als phosphoreszierte dort faulige Materie. In diesem Glühen sahen wir die Statuen, Hunderte und Aberhunderte, in allen möglichen Stellungen. Der Geist des Apollonius gab mir den goldenen Schild der Pallas Athene. Und ich hielt ihn so, dass die Vorderseite mit dem stilisierten Antlitz der Göttin zur Schreckensinsel zeigte. Fahre hinab, Tochter der Finsternis. Fahre hinab in den Hades und sei auf ewig verflucht. Du sollst vergehen wie die Natter, deren Kopf zertreten ist, und mit dir all deine Kreaturen und deine Magie. Dein böser Geist sei vernichtet. Ich spreche die Worte, die da sagen: Aeschylus, Glaukom, Tetragrammaton. Ein Singen und Klingen erfüllte die Luft, und der Schild der Pallas Athene begann zu strahlen. Hohe Wogen brandeten um die Yacht, als die Elemente selbst in Aufruhr gerieten. Der Palast der Lamia wankte, und ein Heulen und Wehklagen ertönte von den vielen Statuen, wie ein Chor verdammter Seelen. Dann kam die Lamia aus dem Palast, gefolgt von dem Skelett der Chloe und den drei Knochenreitern auf ihren beinernen Meeren. Apollonius! Nein! Das darf nicht sein! Ach, nein! Die schwarze Mumie der Lamia war fürchterlich anzusehen. Sie grollte, fuchtelte mit den Mumienhänden und spie schwarzen Geifer. Die Knochenreiter erhoben sich auf ihren Skelettpferden in die Lüfte und näherten sich rasend schnell der Yacht. Richte den Glanz des Schildes der Pallas Athene auf die Lamia, Mark Terrell. Du darfst nicht weichen! Ich tat es und die Schreckenskreatur heulte furchtbar auf. Nein! Apollonius rief seine Beschwörungen und die Knochenreiter kamen auf die Yacht. Aber sie wankten wie Betrunkene auf ihren Mähren. Und sie waren nicht mehr unverwundbar, denn die Macht der Lamia verging. Kate, Takis und Dr. Vretakos hieben mit Rudern und Eisenstangen auf die Schreckensreiter ein und schlugen sie mitsamt den Skelettpferden in Stücke. Die Knochen versanken in aufgewühltem Wasser. Meine Reiter! Meine Boten, das Unheil! Vergehe vor dem strahlenden Licht, Tochter der Finsternis! Nein! Ein Schrei wie von einer sterbenden Frau. Die Lamia wurde vor unseren Augen zu einer scheußlichen, schwarzen Statue. Dann war es vorbei. All die Statuen auf der Insel zerbröckelten. Auch jene scheußliche Schwarze. Der Palast der Lamia stürzte ein. Und das Wasser um die Insel Lamyra kochte auf. Langsam sank sie tiefer und verschwand schließlich völlig im Meer. Die Wolken schlugen über ihr zusammen und Lamyra sank hinab, tiefer und tiefer, um nie mehr aufzutauchen. Es ist geschafft. So habe ich nun doch noch über die fürchterliche Lamia triumphiert. Nach fast 2000 Jahren. Nur durch dich war das möglich, Mark Terrell. Kehre in dein Heimatland zurück und du wirst ein langes und erfülltes Leben haben. So hat das Orakel also nicht getrogen. Kein Mensch, den ein Weib gebar, hat die Lamia vernichtet, sondern ein Geist. Wir danken dir, großer Apollonius. Ich würde sagen, das Orakel hat sich gleich auf doppelte Weise erfüllt. Dankt Mark Terrell. Es ist sein Verdienst. Und ihm gebühren Ruhm und Ehre. Ist es tatsächlich geschafft? Der Spuk ist endlich vorüber? Ja, Kate. Das ist er. Sieh nur! Im Osten steigt die Sonne auf. Strahlend wie ein rot glühender Ball. Der Beginn eines neuen Tages. Ohne Schrecken und ohne Angst. Und jetzt? Jetzt geht es zurück nach Hause. Wo war das noch gleich? Jackson? Mississippi? Oh.